Radio T. So, hört mich an, ihr Nasen. Keimling, das bin ich. Versehentlich ist leider wieder der Kaffee alle. Wir machen heute mal ein bisschen ruhiger, ne? Machen heute mal ein spezielles Special mit Spezialitäten und Spezialisten. Dazu begrüßen wir heute ein Chemnitzer Musikerlein, der mit einer Handvoll Bits anfing, das sagenumwobene Netlabel Moods Plateau mit aus der Taufe hob und dessen Stil man als Elektro-Jazz bezeichnen könnte. Nebenbei ist er schaltplandruckender Papa und macht viel zu selten Musik, verdammt nochmal! Nennen wir ihn einfach Elapse, Elepsi, Elaps oder ja. Wie hätten wir es denn gerne? Weiß ich nicht. Fragen. Frank. Einfach Frank. Frank ist gut. Ich habe schon echt überlegt, ob ich mal irgendwie einen Namen mir herauspicke, also von Elapse sozusagen oder Elaps, wie auch immer, abkomme und das einfach irgendwie f.a.a.n.k. Aber da hätte ich mir dann eine Abkürzung überlegen müssen, die dann, das wäre zu komplex. Ja, da fällt mir jetzt einfach auch keine ein, natürlich. Na, dir wohl schon, oder? Nee, ist schon gut. Also, dich können wir überhaupt erstmal wieder vorstellen. Hier, da ist er wieder dabei hier, ne? Ja, ja. Der Freund aller Wesen, Erik von Fallersleben. Guten Tag. Guten Tag. Schön, wieder hier zu sein. Genau. Hurra. Hier, heute machen wir ja was Elektronisches. Also, wir frickeln ein bisschen rum, ne? Nimm das auf. Ne? Hier mal nichts dazwischen gequatscht. Das ist live. Das ist live. Das ist sowas von live. Ich bin doch gerade am Erklären hier den Tausenden von Zuhörern, dass wir heute dann versuchen, Live-Musik zu machen. Milliarden. Ja, und falls es nicht klappt, da machen wir wieder den Holzmischel rein, so wie immer. Und genau, hören wir doch hier erstmal was an. Bescheid, ne? Offene Getränke sind verboten im Studio. Offene Getränke sind verboten hier im Studio. Dann ja, deshalb. Ich freue mich da immer auf die Live-Sendung. Dann darf ich eigentlich mal Bier trinken. Fällt mir auf, ich könnte mal das Fenster zumachen hier. Wir haben bestimmt viele Straßenlärm drauf schon. Ach, das stört die Zuhörer nicht. Wir sind nicht draußen? Und wenn, dann bitte eine Hassmail an Radio T. irgendwas. Ihr wisst schon, ihr seid ja treue Fans. Radio T. Radio PSR. Nett. Ja, komm. Kann man ja schneiden. Das ist sowieso das Motto dieser Show. Schneiden? Können wir schneiden. Oh, wo bleibt eigentlich die Lexomat E-Labs Lied? What? Das. What? What? What? Das wo bleibt denn das eigentlich? Frank. Die Lexomat Frank. Nee, also das müssten wir auf Lexomat featuring ja, Frank. Wann ist eines dieser, was auf einer zig Kilometer langen To-Do-Liste steht? Also wir haben zwar nichts mit Lexomat zu tun, aber die fragen ja immer an, wisst ihr? Und die haben ja gehört, dass du heute da bist. Hm? So ein cooler Typ. Total hip. Wuschelig. Ja, der eine ist süß und wuschelig, das stimmt. Der mit dem Bart oder der? Der Große. So, ja. Ich finde den mit der Mütze toll. Ja, der hat du bist deine Mütze jetzt immer verlegt und so. Nein, der Depp. Ja, bleibt trotzdem die Frage, wann das kommt, ja? Sollen wir sie anrufen? Sollen wir Termin machen? Bitte. Willst du das gleich klären? Ja, wir können euch ja mal verkuppeln sozusagen. Nee, das ist aber wirklich ein Ding der Notwendigkeit. Ich habe jetzt auch erfahren, mitgekriegt über eine Online-Plattform, Gesichtsbuch, Lexomat spielt, glaube ich, irgendwann jetzt wieder demnächst und fand das sehr erotisch. Wird's werden. Oh. Im Lokomov. Im Lokomov, ja. Im genau. Lokomov, ja, ja. Das habe ich auch gelesen. Wann war denn das? Das ist am 19. 19.10. Im Lokomov. Kommt alle vorbei. Alle. Zu Lexomat. Ja. Ja. Und da wird ein schöner Film, glaube ich, gezeigt. Auch das noch. Und zu dem Film macht Lexomat live. Denn Lexomat behauptet ja öfters irgendwie Filmmusik zu machen und da noch live zu sein. Und ja, und da können sie es ja mal zeigen, ne? Also ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen, ob sie es schaffen, ob sie es. Also ihr seid so quasi das Klavier. Weil zum Stummfilm. Nee, Lexomat, das Klavier, ne? Zum Stummfilm. Achso, nee, das, ja, Entschuldigung, das Lexomat. Ja, ja. Lexomat, also, ja, ja. Das Lexomat zum Stummfilm, ja, ja. Ja, das Klavier Lexomat zum Stummfilm. Also Stummfilm wurde ja wegen Lexomat erfunden. Stummfilm. Da fällt mir ein, auf dem Herweg hat D-Radio, haben sie schön versprochen. Da. Markus Lanz moderiert. Wessen dat? Verstehst du? Wessen dat? Ja, fand ich gut. Mach ich gleich nochmal was vom Meister an, hier so im Hintergrund. Ja, jetzt geht's ihm schon los hier. Ja. Erzähl doch mal zum Schaltpläne drucken was. Wie geht denn das? Und wie viele iPhone-Klone hast du schon verkauft? Schaltpläne drucken. Ja? Tja. Ja, man nehme eine leitfähige Farbe, nehme ein adäquates Druckverfahren und man überlege sich ein Layout und drucke das. Gute Frage. Gute Antwort zur guten Frage. Aber noch eine gute Frage. Jetzt gleich im Anschluss. Und zwar, wozu braucht man das? Das ist so eine Frage, die stelle ich mir tagtäglich. Nein. Viele Herstellungsverfahren, ne, sind eigentlich in der Elektronikwelt subtraktiv. Subtraktiv heißt, ich habe eigentlich einen Haufen Material, ätze aber 90% davon weg. Ah. Schmeiße sozusagen eigentlich einen Haufen Material weg und drucken, wenn ich einzelne Rasterpunkte zum Beispiel beim Bilderdrucken setze und so weiter und so fort, drucken ist immer ein additives Verfahren. Also es ist sozusagen Materialdeposition, lokale Materialdeposition. Sei es Farbe, sei es Silber, sei es Kupfer, sei es, was weiß ich, irgendwelche Polymer-Spaß-Zeugs, Halbleiter, Leiter, was auch immer. Und das ist eigentlich so eines der Hauptvorteile. Es ist halt ein schonenderer Umgang mit den Ressourcen, weil es halt ein additives Verfahren ist. Man bringt halt nur dort Material auf, wo es gebraucht wird. Das liegt voll im Trend der Zeit. Aber bei den anderen Verfahren weiß ich zum Beispiel durch frühere gescheiterte Studien, dass ja das Kupfer dann ja wieder aus den Lösungen herausgezogen wird. Aber wahrscheinlich ist es ein größerer Aufwand, ne? Größerer Energieaufwand und alles. Ja, also insgesamt, also ein Energieaufwand, die Prozessketten sind halt ewig lang. Also gerade auch bei den ganzen Silizium Zeugs und so weiter und so fort, sind ja die Prozessketten sehr, sehr lang. Ja. Okay. Ne? Und das ist halt dann immer so eine Sache. Außerdem schon das Ätzen, die ganze, was weiß ich, Fluorsäure, bla, was weiß ich, das ist doch. Das macht krank! Wir machen ja erstmal Musik, also zum Thema Gefrickel und so, haben wir sowas. I think it's full moon again. Ein wunderschönes Lied. And it shines so bright. Funkstörung, oder? Funkstörung ist es. All the stars in the sky makes me feel so easy. My mind is on cruise control. Here Baby Buddha sagt, so wie wir die Windel wechseln, wechselt die Windel auch uns. Weil wir sind ja hier eine Familiensendung, deshalb. So wie wir die Windel wechseln. In this ich überlege aber jetzt wirklich, ne? Also das ist... Was? Das ist interessant. Kaffst du to nothing? Alter. Mach dir den Fehler. Mach nicht den Fehler. Und denk drüber nach. Dancing under dream stage. It's a field of dreams. Running in the blast dreams. And I only dream of you. Wie kommen wir denn auf diese Frage, wieso Leiterbahnen trotzdem blöd sind? Wie jetzt? Du arbeitest doch da. Ja, na, aber sollen das die Menschen wissen? Zu mir wurscht. Das ist mir doch total wurscht. Das geht doch hier auch nicht um die Zuschauer. Erklärt niemand, ja, okay. aber im Grunde geht es auch nicht um die Gäste. Eigentlich geht es nur darum, mir ein Podium zu schaffen und Blödsinn zu verbreiten. Ja, aber die anderen Gäste, die wurden auch nicht vorgestellt. Also man wusste nicht, vorgestellt nee. Schon, aber wussten dann nicht, was. Werden einfach Sachen gefragt. Und werden halt einfach hingeklatscht. Ah, okay, dann, ja. Das ist aber. Da fährt man ja was von dem Gast, aber denkt so, hä? Hm. Ja. Nee, das ist okay. Nicht wahr? Das ist, wenn das Konzept ist. Wir haben Freunde aus der Radiosendung erfahren, dass ich Vater werde. Auch cool. Feeling perfectly wrong, but extensions in the stock. Falling madly in love with the pub, maybe we got it all right. There's a scent in the air. Got some true romance right here. There's a field to beam going from the mainstream. And I only dream of you. Ich sage ja immer, die Macht wohnt dort, wo die Menschen glauben, dass sie wohnt. Kommt es mir nur so vor oder ist diese Nazi-Datei ist ja eigentlich nur dazu da, um mehr Überwachung zu betreiben und die Grenze zwischen Polizei und Geheimdienst aufzuheben? Was meint ihr dazu, sag mal? Hast du eigentlich schon mal dein Passbild abgegeben bei der Krankenkasse? Das ist gleich wieder das nächste Thema. Nee, hab's noch nicht. Warum? Kommt es sofort in die Nazi-Datei? Ja, wahrscheinlich. Nee. Also das Ding ist ja immer, wenn immer sowas verkoppelt wird, ist es immer problematisch. Ja, es ist halt, also, halt die Frage. Das, ne? Ist ja schön, dass die alle ihre Datenbanken haben, aber wenn die dann auf einmal sich sozusagen miteinander, untereinander kommunizieren und austauschen können, bla bla bla, entstehen ja vollkommen neue Möglichkeiten. Aus den Datenbanken wird ja nichts gemacht. Das ist ja das eigentliche Problem. Also sie hatten ja genug Informationen über Mitwisser, Täter, sonst irgendwas und greifen nicht ein und machen nichts. Und da ist halt eher die Frage, wen will man da schützen oder weiß ich nicht. Also grundlegend ist ja die Frage schon, willst du einen starken Staat, willst du Schutz oder willst du Freiheit und bist dafür als Individuum halt auch etwas schutzloser. So. Weil es ist ja an sich erstmal eine gute Sache, weißt du, also okay, wir machen was gegen Rechtsradikalismus und chillen, aber für mich schrillen da sofort wieder die Alarmglocken. Also es ist halt ja, wie du sagst, wahrscheinlich kein Mehrgewinn an Informationen, sondern es ist ja vorher alles da gewesen. Es wird halt jetzt nur gesammelt und besser, effektiver nutzbar gemacht, sagen wir mal so. Und halt die Sachen, das ja selber, ne? Hier. In der Datei sammeln 36 Behörden aus Bund und Ländern ihre Daten über gewaltbezogene Rechtsextremisten. Damit soll die Kooperation zwischen Verfassungsschutz und Polizei verbessert werden. Und da schrillen bei mir alle Alarmglocken. Strömen sich mir die Nackenhaare beim letzten Satz. Gut, haben wir das abgeklärt. Alle nicken nur noch zufrieden. Denkt mal drüber nach. Kommen wir gleich zur Rubrik. Schon gehört? Habt ihr denn schon gehört, dass New York XXL Trinkbecher verboten hat letzte Woche? Ja, hab in ich. The Land of the Free. Das ist dann, sind wir eigentlich wieder bei dem Punkt, ne? Das ist immer wieder bei dem Punkt, starker Staat versus totale Freiheit. Wenn ich dann aber eben eine Knarre kurven muss. Was, Knarre kurven muss? Naja, das ist ja eigentlich starker Staat versus totale Freiheit. Erich, weil du so Fragen geguckt hast, ist halt so Bekämpfung der Fettleibigkeit, ne? Nee, das wollte ich auch drauf hinaus, aber ich will doch das Recht haben, fett zu sein. Sorry, aber... Ja. Weißt du, also ich werde halt in der Schule verprügelt, weißt du, bin halt so ein Nerd, krieg keinen Respekt, sonst irgendwas. Da kann ich wenigstens den Staat in den Arsch treten, indem ich so fett wäre, dass sie das bezahlen, weißt du? Alle verklagen. Ja, alle verklagen, dass ich fett bin. Von daher habe ich was dagegen. Ich würde jeden das frei, also wirklich, also würde das halt Riesenpacken von XXL-Bechern verteilen. Okay, aber hier, habt noch mehr, da kommt noch mehr in den Draufhau-Eimer. Quelle war übrigens tagesschau.de, weil das wollen wir jetzt immer nennen. Dresdner Morgenpost hat berichtet, dass Hartz-IV-Empfänger quasi zum Bombenentschärfen oder so geschickt wurden. Also pass auf. Wie erst jetzt bekannt wurde, verpflichtete das Jobcenter in Plauen, Hartz-IV-Bezieher im Plauener Hammerpark zu arbeiten, um dort das Unterholz zu entfernen. Das brisante Stadtämter vermuten, dass in diesem Park noch zahlreiche Blindgängerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg lagern. Bevor jedoch der Kampfmittelbeseitigungsdienst anrückt, sollten die insgesamt 9 als 1 Euro Kräfte eingesetzten Hartz-IV-Bezieher das Unterholz entfernen. Also ich glaube, so machen die das auch bei der Armee. Die nehmen da eine Schafherde und lassen halt zwei Fliegen mit einer Klappe, oder? Ja, ist wieder, ja genau. Oh. Kann ich. Mehr Gewinn für die Gesellschaft. So. Und dann habe ich noch was Lustiges. Die Russen versenken heimlich ihren Atommüll in der Arktis. Quellen sind unter anderem der Stern und Report Mainz vom SWR. Warum haben die schon wieder ein U-Boot verloren, oder? Also sie haben dort irgendwie seit 1980 haben sie 3 ganze U-Boote, dazu 18 strahlende Reaktoren. Ach, das stimmt sogar. Von U-Booten und dem Eisbrecher. Und der, Jablokurov Report von 93 von Alexei Wladimirovich Jablokurov wies aus, dass die Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt Müll mit einer Strahlung von insgesamt 2,4 Millionen Curie versenkt hatte. Ja, das war so nebenbei, was die Kumpels da drüben machen. Ja, gibt's dann wieder Fischstäbchen. Mit 3 Köpfen. Ja, und 5 Augen. Aber schmelzen deswegen die Gletscher. Wie warm wird denn dadurch das Wasser? Das ist eine gute Frage. Sollte untersucht werden. Also, ne, weil die haben ja nicht umsonst hier, ne, ja bei Fukushima, da war ja das Wasser ja dann auch weg, weil das einfach mal so schlagartig verdampft. Mhm. Ach, schon eine Frechheit, oder? Ist ja mal, ja. Frechheit ist vielleicht ein bisschen gelinde, so. Na, irgendwie ging das so los. Ich habe es auf Fefe gelesen, also hier Fefe-Blog, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da ging halt die erste Meldung war, dass irgendwie paar 80 hätten sie ein U-Boot versenkt. Das haben sie irgendwie jetzt rausgekriegt. Dann das kam die nächste Meldung. Sozusagen. Haben da noch einen Professor reingepackt, damit das sich lohnt, dass sie das versenken? Ja, und dann waren es 3 U-Boote, das was sie rausgekriegt hatten. Und dann quasi so über ein paar Ecken, dass es schon länger bekannt ist, dass sie quasi die ganze Zeit ihren Atommüll dahin werfen. Tja, die suchen halt nicht nach Gorleben, ne? Obwohl die ja in Sibirien haben, da jede Menge Platz. Ach, da zumindest ist schon voll. Ja, aber da ist schon voll. Wo ist überhaupt mein Geschenk? Oh ja, du hast gar kein Geschenk. Oh. Ich wurde informiert. Und ich habe sogar zwei, drei, viele Geschenke. Wirklich? Wollen wir Bescherung Geschenke mit? Er hat Geschenke mit. Also ich finde, das ist ja bis jetzt unser Lieblingsgast. Schon wieder? Sagst du das jedes Mal? Frank! Nee, aber die Sendung heißt doch Kaffeeklatsch. Warte mal, ich muss das machen. Ich liebe dir! Ich wollte auch noch blöde Frank-Witze machen eigentlich. Echt? Ja. Freut uns. Soll ich mal kurz? Ja. Ob du eher so der Küchen-Frank, Wand-Frank oder eher Frank-Wand bist? Na, blöd. Aber das geht ja doch. Alle wohnen im Haus, außer Frank. Der wohnt im Schrank. Kaffeeklatsch. Zu deinem Kaffee gehört ja im Regelfall ungesunde Nahrungsmittel. Oh, wir mögen ungesunde Kuchen. Nahrung. Kuchen. Er hat Kuchen. Er bringt jedes Mal was Kuchen mit. Oh, das ist ein Riesen. Riesenatzen. Was bin ich froh, dass hier kein Essen im Studio erlaubt ist. Ich wünsche damit viel Spaß. Oh, danke schön. Du hast für dich gar keinen. Du hast gar keinen. Zu gebrauchen? Nee, das ist ja nicht so schlimm. Danke. Ich hab, boah, das ist ja lecker. Das Ding ist, ich habe heute im Büro, also als ich auf Arbeit war, sozusagen. Habe ich dann noch so ein Viererpack Industriemuffins gekauft. Da sind jetzt sozusagen da schon die Hälfte weg. Die sind selbst gebacken. Die sind selbst gebacken. Oh, geil. Gebacken. Voll schokoladig. Das ist ja aber nur die Hälfte, ne? Das ist ja nur sozusagen für euren Körper. Ja, wie jetzt? Ja, für euren Geist haben wir doch auch noch was. Juhu! Drogen? Nee. Oh, Drogen? Wie sagt das so schön? Freie Musik für freie Bürger? No. Oh, okay. Geht mal auf archiv.org oder auf mutzplateau.net. Da gibt's viele freie Musik, die könnt ihr dann gerne mit nutzen. Das machen wir mal. Wie, für was denn? Wie nutzen? Na, die könnt ihr runterladen, anhören und so. So lecker. So saftig. Die sind geil, gut, ne? Aber das ist halt auch, das ist schon fast ein Invest so. Achso, die habe ich ja selber gebacken, Entschuldigung. Ja, ich würde gerne alle. Nö. Nee. Echt viel. Ja. Zu viel. Zu viel. Fühlst du dich auch ein bisschen wohl hier? Ja. Also, muss man ja auch so sagen, ich war ja schon immer mal so im Radio, also hier an der Uni auf dem Campus und so. Und genau, das hätte eigentlich schon als Intro gepasst. Erzähl doch mal, was hast du? Bist ja ein verkappter einem Radiostudio. Unique-Scheißer bist du doch. Ich bin so einzigartig. Du bist ein Star des Campusradios. Gewesen. Also die Zeit ist ja vorbei für mich sozusagen. Oh. Aber wir haben sozusagen waren. Es ist ja immer so schwierig, so den Begriff des Gründungsmitglieds und bla bla bla, der ist ja schon belegt. Du hast Radio Unique gemacht. Nein. Du hast einfach es erfunden. Nein, ja, genau. Du hast Radio damals nach Deutschland gebracht. Nee. Früher! Oh. Nee. Das war ja eigentlich, und das muss man ja auch ehrlich so zugeben, Wolle Kutowski. Ach, ich dachte Wolle Petri. Nee. Gibt es noch mehr Wollen? Mehr Wollen, ja. Mhm. Nee, aber das war eigentlich mal eine coole Aktion. Also den hatte ich mal damals noch Vox getroffen. Also hier auf Horst-Wendel-Straße und so weiter und so fort. Das war noch damals schön, oder? Aber naja, jetzt ist es halt anders. Es ist anders schön. Achso, du hast ihn getroffen und weiter? Ja, und da hat er mich so gefragt, hast du Lust, da mitzumachen? Ach so. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich mach mit. Und da war aber eigentlich, das war so ein Status, wo einfach quasi, das war eigentlich nur er. Weißt du? Und da sagst du, ich will ja ein Uniradio machen und so weiter und so fort. Und da war ich gerade im ersten Semester, im zweiten Semester. Ja. Und so ein Radio ist immer eine Kuppelbörse. Da habe ich dann jetzt sozusagen. Ja. Das wissen wir. Ja. Ja, und jetzt bin ich verheiratet. Und wie hast du dich genannt? Mr. X oder so? Oder? Oh was? Ja, Dr. X. Dr. X, und wie hast du dich genannt dann, also im Radio? Hast du so einen Radioname oder? Fran. Boah. Nee, das müsste ja so eine gewisse Seriosität, glaube ich. Nee. Warum? Seriös haben wir das gedacht. Ja, siehst du, das also ist schon wir hatten Fehler. Da eine schöne Sendung mit einem Kollegen zusammen, also mit dem Daniel. Und der sich Daniel nannte damals. Ja, früher. Die sich da nannte Delay. Und da haben wir viele lustige, verrückte elektronische Musik gespielt. Und haben auch mal so ganz verrückte Sachen gemacht, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, 60 Minuten Chiptunes, 8-Bit-Zeugs und so. Das ging. Das wäre bei Radio PSR nicht gegangen. Nee. Ach, dieses Radio PSR. Prost. Kommen wir doch mal zu den Zuschauerfragen. Also wir haben ja wieder Unmengen Einsendungen erhalten. Na, was sortierst denn du es eigentlich aus, Keimling? Ich habe vorhin mal auf den Schreibtisch geguckt. Das sind ja Tonnen. Ja, das ist ganz schön. Wie wählst du aus? Erstmal, halt die parfümierten Sachen. Hm. Und dann mache ich es eher wie eine Lotterie, weißt du? Dann habe ich quasi mir so ein Lotto, also wie man es aus dem Fernsehen kennt, so eine große Kugel gebaut. Eine Schleuder, oder? Ja. Und misch das dann halt, greif rein und dann, damit es fair bleibt. Okay. Also ich lese die auch nicht alle, das ist ja Quatsch. Das schafft man ja auch gar nicht. Das schafft man nicht. Ja, nachdem also quasi niemand erfahren hat, dass du heute kommst, waren also die Einsendungen überwältigend. Ja, und da haben wir hier zum Beispiel Franz Josef van Almsick fragt, wann kommt denn dein nächstes Album? Ja. Leider ist das kein Bildradio. Das nennt sich Fernsehen übrigens, das Bildradio. Ach so. Ganz neu jetzt. Okay. Kriegt man das rüber Mode? Nee. Weiß ich jetzt nicht. Wie weißt du jetzt nicht? Also, das Ding ist, ich wollte mich. Also, früher habe ich meine Alben immer sehr Richtung Konzept gemacht. Also, schon so, baut es, dass es aufeinander aufbaut, dass ich die Tracks wirklich selber richtig gebaut habe und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, naja, das jetzt hast du 4, 5 solche Dinger da rausgehauen. Hm. Und jetzt muss mal irgendwie was anders werden und wollte sowieso mehr Richtung wirklich live gehen. Und habe dann sozusagen auch angefangen, live zu machen, das aufzunehmen und ja, das aufzunehmen. Also sehr viel weiter ist es noch nicht. Also ich habe jetzt noch keinen, der nächste Schritt wäre eigentlich mal genau so ein Ding, was mal gut funktioniert, herzunehmen und Okay, also als Album zu releasen, aber nicht mehr so als Single-Track-Ding, sondern als wie, also als ein Ganzes. Track dann? Ja, verstehe. Das weiß ich eben noch nicht. Da habe okay, ich also, noch mit mir. Also da können wir gerne drüber diskutieren. Also bist du erstmal dabei, quasi eine neue Herangehensweise zu finden? Und die Herangehensweise, denke ich, ist jetzt schon ziemlich vorangediehen, also mit zeitlich Mangel, bla bla bla. Ne? Aber die letzten 2-3 Jahre habe ich eigentlich das Live-Act-Ding ja eigentlich schon ziemlich weit gebracht. Aber das, jetzt müsste es inhaltlich halt noch ein bisschen. Das Problem, was ich da hätte, wäre, wie konservierst du das, ne? Also ich würde mir sowas von in den Arsch treten, wenn ich da was hinfrickle und das ist so genial. Und das war aber eine einzigartige Sache, ne? Aber das nimmst du immer auf oder was ist, wenn von der Aufnahme nur eine Minute gut ist und die ist dann aber Wahnsinn. Und der Rest ist Mist. Ja. Was machst du dann? Na, die Frage ist, ob das schlimm ist. Nach Prinzip Mandala, das ist dann weg. Also ich würde es als schlimm empfinden. Ja. Also ich bin auch mehr so der Studiotyp so. Also ich war halt früher auch so der Mensch, der da halt dann das sehr gerne das x-te Mal anhört, das konstruiert, genau. Und bin aber eigentlich davon jetzt so ein bisschen da weggekommen, dass das sozusagen das Grundgefühl stimmt. Und die kleinen Fehler machen das ja interessant eigentlich mehr oder weniger. Okay. Aber das funktioniert vielleicht live besser als auf einem Album. Wäre noch die Frage, wann du schätzt, dass du soweit bist. Wie siehst du es zeitlich? Also dieses Jahr wird es ja dann wahrscheinlich nichts mehr werden, aber vielleicht 2013? Also 2013 wird ein schönes Jahr. Also schon allein mit 13 und so. Nö, das kann schon. Ja. Ja. Okay. Da komme ich dann wieder mal zu Kaffeeklatsch und präsentiere. Na, aber wir bitten darum, wa? Das MP3. Das große. Okay, dann schreibt uns Reginald Unecht. Was machst du denn sonst noch zur Zeit? Hast du noch andere Projekte? Machst du außer deiner Musik und deiner Arbeit und deinem Kind? Machst du noch irgendwie was? Schlafen. Schönes Projekt, alles klar. Nee, aber das ist halt eigentlich jetzt gerade so Musik leider viel zu wenig. Aber das muss sich ändern. Muss aber, es. Ja. Viel zu viele talentierte Leute hören auf. Flachleger 69 will noch wissen, wieso kommt der Japaner mit 3 Blondinen aus der Bäckerei? Weil er Blödchen bestellt. Ah! Rocken. Okay. Ja, dann lass uns mal Musik machen. Ich bin durch. Nein, das tut! Wir sollten vielleicht noch erklären, wie das Konzept jetzt hier gerade ist. Ne? Also ich übernehme einfach mal jetzt mal hier. Keimling ist aufgeregt, ne? Keimling will Mucke machen. Mucke. Und zwar der E-Labs oder einfach nur Frank. Frank. Der F.A.N.K. Das ist ich hab's vergessen. Oh nein, Frank! Der Frank! Schaffend, Frankie, Frank, Frank! Frank wird jetzt den Signalgeber spielen. Ja. Er wird der Signalgeber sein. Hm. Er wird uns Lieder von sich geben. Er wird es live performen. Er wird live sozusagen an Knöpfchen drücken und drehen. Das schleifen wir dann durchs Lexomat Live-Set. Verdammt, jetzt hab ich's verraten. Ja, nein. Was uns liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt wurde. Achso, von Lexomat. Ja, genau, Lexomat waren von uns hier und haben hier was aufgebaut. So, und die schleifen das dann durch ihre Effektwege. Was also rauskommen wird, ist einfach... Wir sind jetzt sozusagen zu fünft im Studio. Genau. Drums, Geklicker und Synths vom Frank. Und die zwei Laxomat-Heinis. Die zwei Laxomat-Heinis, die drehen ein Bild dran rum und versuchen da ein bisschen noch... Und ihr seid dabei und gebt Kommentare. Also weil wir sind ja zu fünft, ne? Ja, ne, ich schlappe jetzt ein bisschen noch rum mit dir. So, dann ich versuche dich halt zu stören. möglichst stören dabei. Also soll ich jetzt was dazu? Nee. Ab geht die Luzi. Ab geht die Luzi. Hau drauf! Ja, es war gerade ein bisschen doll, aber war gewollt. Das war alles gewollt. Alles geplant, Junge. Alles geplant. Alles gewollt. Alles geplant, alles gewollt. Zum Beispiel ja, das? Ja, also das war jetzt zum Beispiel eigentlich so das erste Stück. Also was ich jetzt so immer so gedacht und geplant habe, war in dem Fall so wenige oder niederqualitative Samples zu benutzen. Mhm. Also die sind alles 8-Bit-Samples. Mhm. Relativ kurz, nur immer geloopt und so weiter und so fort und daraus sozusagen alles nachfolgend aufgebaut. Mhm. Cool, cool. Schick. Ja, natürlich sind die ganzen Effekte und so weiter und so fort ist dann natürlich schon was anderes. Also die haben natürlich dann wieder ordentliche Qualität so von der Ausgabe her. Aber das Grundmaterial ist... Ja. Nein, dein Sound ist cool. Du hast halt so den FX-Twin-Sound. Und halt Percussions machen Melodie und umgekehrt. Das mag ich. Ja. Dankeschön. Ja, jetzt ist halt die Frage, wollen wir gleich noch weiter? Sicher. Immer mehr, mehr. Mehr. Gut. Dann... Hast du eigentlich noch andere Leute, mit denen du zusammen Musik machst oder dass du Einflüsse hast? Schwierig. Also, was... Ja und jein. Also, was ich zum Beispiel schon immer so mitgekriegt habe, ist, ich mache ja manchmal auch Musik für, also aus Spaß, meinetwegen für ein Video oder für ähnliche Geschichten. Also, ich will jetzt nicht von Auftragsarbeit reden, das ist ein bisschen hochgegriffen. Ja. Aber das finde ich zum Beispiel sehr inspirierend. Also, das funktioniert gut, weil man da ja dann trotzdem auch in anderen Fristen oder in anderen Teilen, Abschnitten denkt. Also wie untermale ich zum Beispiel für, wenn ihr das dann, also wenn Laxenbad das dann auch mal live macht, im Lokomov, wie illustriere ich die und die Bilder? Ja. Und so. Das finde ich ziemlich gut. Aber ansonsten glaube ich, bin ich da vielleicht ein bisschen eigenbrötlerisch. Keine Ahnung. Ja, ich meine halt, ja, von anderen Leuten noch irgendwie, dass du ja mit jemandem zusammenarbeitest oder so. Also weil bei Lexomat hört man ja, die haben ja gelegentlich mit Gastmusikern zu tun und was dann eben auch andere Einflüsse bringt. Oder ist es eher dein Hörverhalten, was dir anderen Einflüsse macht? Ich denke eher Hörverhalten. Okay. Also es ist vielleicht ein bisschen schade, muss man auch so sagen. Ja. Aber weil da das Band-Feeling fehlt. Ja. Ne? Ja. Und aber auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Angst davor, weil ich nicht weiß, ob ich dafür gemacht bin. Das ist ja so das Zwischenmenschliche, da hast du recht. Aber wie man von Lexomat hört, ist es, glaube ich, bringt es viel Motivation, wenn noch jemand anders mit dabei ist. Das kann ich mir eben halt sehr gut vorstellen. Jetzt habe ich früher halt auch sehr viel Musik mit meinem Bruder zusammen gemacht. Ja. Und so ist das eigentlich auch alles so entstanden, so nach und nach. Ne? Und das Ding ist halt, die Quelle ist so an sich weg. Ne? Oh. Und die Motivation ist dann zwar da, was zu machen und mal abends sich hinzusetzen und zu schrauben und so weiter und so fort. Ne? Aber es ist trotzdem auf einem anderen Level, als wenn man es halt so richtig mit einem Band-Ding. Also das hat ja auch den Vorteil, dass man halt sich halt trifft, hinsetzt, um Musik zu machen und dann ist der Nachmittag dafür gesetzt. So, ne? Aber vielleicht geht das halt ja auch dann mit Zusammenarbeit. Also, ne? Ich würde hiermit eine Kooperation halt vorschlagen, gelegentlich. Weil das bringt ja dann... Weil dann hast du ja die Vorteile ohne die Nachteile mehr oder weniger. Naja. Weil dann kannst du es selektiv machen, wie du gerade danach ist und hast aber dennoch dieses... Terminierte, dass du dann was machst, dann dass du auch Kreativität dann halt bündelst. So. Ja, also das finde ich sehr cool. Also ich war ja mit Laxomat auch schon mal, haben abendlang eigentlich nur Freestyle-Mucke gemacht und das war eigentlich auch schon cool. Also allein der Spaß am Werkeln, also cool. am Handwerkeln. Genau. Und da ist halt so ein bisschen cool. Das ist dann... Ich will nicht sagen, dass das andere dann Arbeit ist, das ist ja auch falsch. Ne? Ja. Aber das ist schon anders. Können Sie mal kurz zerschrubben? Ja, wir können es gerne zerschrubben. Sehr nett, sehr nett. Juhu, macht Spaß. Thank you. Ja. Super, schönes Lied. Schönes Lied. Da kann man halt viel Spaß haben. So. Danke, dass man das. Das ist das, was gefällt hier beim Live-Machen. So, ne? Stimmt. Und danke, dass wir es verhunzen durften. Ja, bitte. Also verhunzen ist immer gut. Ja. Man hat auch dann eine klanglichere, größere Vielfalt. Im besten Falle. Im allerbesten. Ja, wird auch langsam Zeit, oder? Mhm. Ich muss langsam nach Hause Abendbrot essen und so. Liebe Leute, das war's schon wieder für heute. Also tut mir einen Gefallen und baut mal ein paar Tage lang keine Scheiße. Ja, danke an die Gäste übrigens noch. Mhm. Vielen Dank. Bitte. Wunderbar, war wieder ein schönes Plauschen. War schön. Aber ich habe da mal eine Frage generell, schon über die ganzen Folgen. Mhm. Wer hat überhaupt die Redaktion? Wer hat denn überhaupt die Verantwortung? Wer hat denn ihren Hut auf? Würden wir nur ohne dich tun? Also die Verantwortung hat wahrscheinlich Radio T. So ist redaktionelle das. Verantwortung liegt bei Keimling und hat alles was mit Radio T zu tun hier. Ich glaube, das sollte man auch nochmal sagen. Okay. Das ist wichtig. Nee, das ist gut. Es ist gut, dass es sowas gibt. Ja. Es gibt viele Städte, wo es sowas nicht gibt. Deswegen hip hip hurra. Genau. Zum Beispiel Aschenbüttel oder Kuhschnappel. Blauen Radio. Gut. Tschüssi. Ja. Tschüss. Schauschenko.